Münchfernsprecher, super billig, ab 5 Cent telefonieren, Doppelausführung, Karl-Marx-Straße, Ecke Hermannstraße an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber mit der Aufschrift Gerecht, gerecht, am 15. Juni 2007 wird abgerechnet. Sowie ein weiterer Aufkleber mit der Aufschrift Abolish Capitalism Descent Network Org. Ansonsten, außer einigen interessanten, eingeritzten Buchstaben bzw. Initialen rund um das eigentliche Fernsprechgerät, hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.